Die neuen Postos, die alle Armeeangehörigen und das gesamte Volk zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas tatkräftig aufrütteln, wurden im Internationalen Kulturhaus Pyongyang ausgestellt. Unter denen sind alles zur Durchsetzung des Beschlusses des 7. Parteitages. Werden wir alle im 200-Tage-Kampf zu den ehrenhaften Siegern? Erfüllen wir konsequent die 5-Jahre-Strategie für die Entwicklung der staatlichen Wirtschaft und die monumentalen Bauwerke auf dem besten Niveau und im höchsten Tempo?